Kapitel 1090 Bericht des britischen Botschafters Henderson über seine Unterredung mit Adolf Hitler am 25. August 1939, BBB Nummer 69, 1. In meinem unmittelbar vorangehenden Telegramm gebe ich den Text einer mündlichen Mitteilung wieder, die der Kanzler mir heute Morgen machte. Er war völlig ruhig und normal und sprach mit größtem Ernst und augenscheinlicher Aufrichtigkeit. Der Außenminister war zugegen, nahm aber am Gespräch so gut wie nicht teil. 2. Herr Hitler sagte einleitend, dass er immer gute Beziehungen mit Großbritannien gewünscht habe und noch immer wünsche, und dass sein Gewissen ihn zwinge, diese letzte Anstrengung zu machen, um jene zu sichern. Es sei sein letzter Wunsch. Er schlug vor, dass ich persönlich nach England fliegen solle, um seiner Majestät Regierung die Sache vorzulegen. 3. Das Gespräch dauerte eine Stunde, wobei ich die Stellung einnahm, dass der Pakt mit Russland den Standpunkt der Regierung seiner Majestät keineswegs entzweidere, und dass ich ihm, dem Kanzler, ganz ehrlich sagen müsse, dass Großbritannien sich nicht um sein Polen gegebenes Wort drücken könne, und dass ich wisse, sein Angebot werde nur dann in Erwägung gezogen, Lungswege zustande zu bringende Regelung der polnischen Frage bedeute. Herr Hitler lehne es ab, dies zu garantieren, mit der Begründung, dass eine polnische, wenn es eine auf dem Verhand 200 Herausforderung jeden Augenblick eine deutsche Intervention zum Schutze deutscher Untertanen unvermeidbar machen könne. Ich kam immer wieder auf diesen Punkt zurück, erhielt aber immer die gleiche Antwort. 4. Ich sagte Herrn Hitler, dass ich Recht und Unrecht der gegenseitigen Provokationen nicht diskutieren könne, das sei die Aufgabe des polnischen Botschafters im Gespräch mit Herrn von Ribbentrop, und ich regte an, dass er das tun solle. Herr Hitler entgegnete, dass Herr Lipski Feldmarschall Göring gesprochen habe, aber nicht imstande gewesen sei, etwas Neues vorzuschlagen. 5. Ich sagte Herrn Hitler, wir könnten Polen nicht seinem Schicksal überlassen, aber ich machte die rein persönliche Anregung, Herr Beck und Herr von Ribbentrop sollten irgendwo zusammenkommen und den Ausweg besprechen, der allein Europa vor einem Krieg bewahren könne. Herr Hitler erwiderte, dass er Herrn Beat im vergangenen März eingeladen habe, zu kommen und die Sache zu besprechen, aber bloß um seine Einladung rundweg abgeschlagen zu sehen. Herr Ribbentrop, der sich allein hierzu in das Gespräch einmischte, bestätigte dies und sagte, dass Herr Lipski, der diese Botschaft zu überbringen hatte, gezwungen gewesen sei, sie in andere Worte zu fassen, um ihre Schroffheit zu mildern. 6. Als ich immer wieder sagte, dass seiner Majestät Regierung sein Angebot nur in Betracht ziehen könne, wenn es gleichzeitig eine friedliche Regelung mit Polen vorsehe, sagte Herr Hitler, wenn Sie es für nutzlos halten, dann senden Sie mein Angebot überhaupt nicht. Er anerkannte die guten Absichten von Herrn Beat und Herrn Lipski, sagte aber, dass sie keinen Einfluss hätten auf das, was in Polen geschehe. Einzig bei der Erwähnung der polnischen Verfolgungen zeigten sich Sejchen von Erregung bei Herrn Hitler. Er erwähnte, dass Herr von Ribbentrop auf seinem Rückweg aus Russland von Königsberg ab über das Meer habe fliegen müssen, um zu vermeiden, dass ihn die Polen bis Küss sehen, sie würden auf jedes deutsche Flugzeug, das auf den üblichen Routen über polnisches Gebiet fliege, feuern. Er sagte auch, es habe sich ein weiterer Fall von Kastrierung ereignet. 7. Folgendes sind Punkte, die Herr Hitler unter anderem erwähnte: der einzige Sieger in einem neuen europäischen Krieg würde Japan sein, er sei Künstler von Natur und nicht Politiker, und wenn einmal die polnische Frage bereinigt sei, würde er sein Leben als Künstler beschließen und nicht als Kriegsmacher, er wolle Deutschland nicht in eine große Militärkaserne verwandeln, und er werde es nur tun, wenn er dazu gezwungen werde. Wenn einmal die polnische Frage bereinigt sei, werde er sich zurückziehen, er habe kein Interesse daran, England zum Wortbruch gegenüber Polen zu veranlassen, er habe nicht den Wunsch, in irgendeiner Abmachung mit Polen engherzig zu sein, und alles, was es zu einem Abkommen mit Polen brauche, sei eine Geste Großbritanniens, die zeige, dass es nicht unvernünftig sein würde. 8. Nachdem ich gegangen war, schickte später Herr von Ribbentrop Dr. Schmidt auf die Botschaft mit dem Text der mündlichen Erklärung und auch mit einer Botschaft von ihm des Inhalts, dass Herr Hitler immer ein Abkommen mit Großbritannien gewünscht habe und noch immer wünsche, und dass er mich bitte, seiner Majestät Regierung dringend nahezulegen, das Angebot sehr ernst zu nehmen. 20192 Wortlaut des britisch-polnischen Beistandspaktes vom 25. August 1939 aus DWB 2 Nummer 459. Die Regierung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und die polnische Regierung haben in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern, die sich aus den bereits zwischen ihnen ausgetauschten Zusicherungen gegenseitigen Beistandes defensiver Art ergibt, auf eine dauernde Grundlage zu stellen, beschlossen, zu diesem Zweck ein Abkommen zu schließen, und haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt, die Regierung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, den sehr ehrenwerten Viscount Halifax, K.G., GCSI, GCEE, ersten Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten, die polnische Regierung, seine Exzellenz den Grafen Eduard Rakczynski, außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Polnischen Republik in London, die nach Austausch ihrer für gut und richtig befundenen Vollmachten über folgende Bestimmungen übereingekommen sind. Artikel 1 sollte eine der Vertragsparteien in Feindseligkeiten mit einer europäischen Macht verwickelt werden, und zwar infolge eines Angriffs der letzteren auf diese Vertragspartei, So wird die andere Vertragspartei der in Feindseligkeiten verwickelten Vertragspartei sofort jede Unterstützung und jeden Beistand gewähren, die in ihrer Macht stehen. Artikel 2 Erste. Die Bestimmungen von Artikel 1 sind auch dann anwendbar, wenn irgendeine Handlung einer europäischen Macht die Unabhängigkeit einer der Vertragsparteien offensichtlich unmittelbar oder mittelbar bedrohen und so geartet sein sollte, dass die betreffende Partei es für lebenswichtig hielte, ihr mit ihrer bewaffneten Macht Widerstand zu leisten. Zweiter. Sollte eine der Vertragsparteien in Feindseligkeiten mit einer europäischen Macht verwickelt werden infolge einer Handlung dieser Macht, die die Unabhängigkeit oder Neutralität eines anderen europäischen Staates derart bedrohte, dass darin eine offensichtliche Bedrohung für die Sicherheit der erwähnten Vertragspartei läge, so sind die Bestimmungen von Artikel 1 anwendbar, jedoch unbeschadet der Rechte des anderen beteiligten europäischen Staates. Artikel 3 sollte eine europäische Macht versuchen, die Unabhängigkeit einer der Vertragsparteien durch ein Verfahren wirtschaftlicher Durchdringung oder auf irgendeine andere Weise zu untergraben, so werden die Vertragsparteien einander bei dem Widerstand gegen solche Versuche unterstützen. Sollte die betreffende europäische Macht daraufhin Feindseligkeiten gegen eine der Vertragsparteien eröffnen, so sind die Bestimmungen von Artikel 1 anwendbar. 202 Artikel 4 Die Methoden für die Durchführung der in diesem Abkommen enthaltenen gegenseitigen Beistandsverpflichtungen werden zwischen den zuständigen Marine-, Heeres- und Luftwaffenbehörden der Vertragsparteien vereinbart. Artikel 5 Unbeschadet der obigen Verpflichtungen der Vertragsparteien, einander beim Ausbruch von Feindseligkeiten unverzüglich gegenseitige Unterstützung und gegenseitigen Beistand zu gewähren, werden sie über alle Vorgänge, die ihre Unabhängigkeit bedrohen könnten, und insbesondere über alle Vorgänge, die dazu zu führen drohen, dass die erwähnten Verpflichtungen zur Auswirkung kommen, einen vollständigen und stilleunigen Nachrichtenaustausch vornehmen. Artikel 6 Erste. Die Vertragsparteien werden einander die Bedingungen jeglicher Beistandsverpflichtungen gegen Angriffe mitteilen, die sie anderen Staaten gegenüber bereits eingegangen sind oder künftig eingehen sollten. Zweiter. Sollte eine der Vertragsparteien beabsichtigen, nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens eine derartige Verpflichtung einzugehen, so ist die andere Vertragspartei davon zu benachrichtigen, damit das ordnungsmäßige Arbeiten des Abkommens gesichert wird. Dritter. Alle neuen Verpflichtungen, die die Vertragsparteien etwa künftig eingehen sollten, sollen weder ihre Pflichten aus diesem Abkommen einschränken, noch da mittelbar neue Pflichten zwischen der an diesen Verpflichtungen nicht beteiligten Vertragspartei und dem dritten Staat schaffen. Artikel 7 Sollten die Vertragsparteien infolge der Durchführung dieses Abkommens in Feindseligkeiten verwickelt werden, so werden sie keinen Waffenstillstand oder Friedensvertrag schließen, es sei denn im Einvernehmen miteinander. Artikel 8 Erste. Dieses Abkommen soll für einen Zeitraum von 5 Jahren in Kraft bleiben. Zweiter. Wird es nicht 6 Monate vor Ablauf dieses Zeitraums gekündigt, so soll es weiter in Kraft bleiben, jede Vertragspartei hat nach diesem Zeitpunkt das Recht, es jederzeit mit 6-monatiger Frist zu kündigen. Dritter. Dieses Abkommen soll mit der Unterzeichnung in Kraft treten. Zur Urkunde dessen haben die eingangs genannten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. Geschehen in doppelter Ausfertigung in englischer Sprache in London am 25. August 1939. Eine polnische Fassung soll nachträglich zwischen den Vertragsparteien vereinbart werden, und es werden dann beide Texte maßgebend sein. L.S. Halifax, L.S. Eduard Trakczynski 20393 Gichheim Protokoll II zu dem polnisch-englischen Abkommen vom 25.08.1939 aus Michael Freund, Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Dokumenten, BD 3, Dag. Nummer 101 S 281 F. Die polnische Regierung und die Regierung des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland stimmen über die folgende Interpretation des von am heutigen Tage unterzeichneten Abkommens über den gegenseitigen Beistand überein und erklären diese Interpretation als allein authentisch und bindend. Erster. A. Durch den Ausdruck eine europäische Macht, wie er in dem Abkommen verwendet wird, ist Deutschland zu verstehen. B. Im Falle einer Aktion einer anderen europäischen Macht als Deutschland, die unter den Artikel 1 und 2 des Abkommens fällt, werden die vertragsschließenden Parteien miteinander über die gemeinsam zu ergreifenden Maßregeln beraten. Zweiter. A. Die beiden Regierungen werden von Zeit zu Zeit durch gegenseitige Übereinstimmung die hypothetischen Fälle der Aktion durch Deutschland festlegen, die unter den Wirkungsbereich des Artikels 2 des Abkommens fallen. B. Solange die beiden Regierungen nicht übereingekommen sind, die folgenden Bestimmungen dieses Paragraphen zu modifizieren, legen sie Folgendes fest: Der Fall, der im Absatz 1 des Artikels 2 des Abkommens ins Auge gefasst wird, ist der der freien Stadt Danzig, und die Fälle, die durch die Absatz 2 des Artikels 2 ins Auge gefasst werden, sind Belgien, Holland und Litauen. C. Lettland und Estland sollen von den beiden Regierungen als in die Liste der in Absatz 2 des Artikels 2 ins Auge gefassten Ländern einbezogen werden, sobald eine Verpflichtung des gegenseitigen Beistandes zwischen dem Vereinigten Königreich und einem dritten Staat in Kraft tritt, die jene beiden Länder mit einbezieht. D. Was Rumänien angeht, bezieht sich die Regierung des Vereinigten Königreichs auf die Garantie, die sie diesem Lande gegeben hatte, und die polnische Regierung bezieht sich auf die wechselseitigen Verpflichtungen des polnisch-rumänischen Bündnisses, das Polen nie als unvereinbar mit seiner traditionellen Freundschaft mit Ungarn angesehen hat. Gegangen 3. Die Verpflichtungen, die in Artikel 6 des Abkommens erwähnt sind, müssen, sofern sie von einer der vertragsschließenden Mächte mit einem dritten Staat ein werden, notwendigerweise so gestaltet sein, dass ihre Ausführung in keiner Zeit die Souveränität oder territoriale Unverletzlichkeit der anderen tragschließenden Macht beeinträchtigt. 4. Das gegenwärtige Protokoll stellt einen integralen Bestandteil des heute unterzeichneten Abkommens dar und verleiht ihm keinen zusätzlichen Geltungsbereich. Zur Bezeugung dessen haben die Unterzeichneten, mit der nötigen Vollmacht ausgestattet, das vorliegende Protokoll unterzeichnet. Getz. Halifax Eduard Trakczynski Getz 204-94 Antwort des Präsidenten der Republik Polen, Moszyki, auf den Appell des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Roosevelt, vom 24.08.1939, PWB Nummer 90, 25. August 1939. Ich weiß die sehr wichtig und äußerst edle Botschaft, welche Eure Exzellenz mir zu übersenden die Güte hatten, sehr zu würdigen. Ich möchte Gewicht auf die Tatsache legen, dass die polnische Regierung von jeher direkte Verhandlungen zwischen den Regierungen als die geeignetste Methode zur Lösung von Schwierigkeiten, die sich zwischen Staaten erheben können, betrachtet hat. Wir erachten, dass diese Methode die praktischste ist, wenn sie voneinander benachbarten Staaten angewandt wird. In Befolgung dieses Grundsatzes hat Polen mit Deutschland und mit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Nicht-Angriffspakte abgeschlossen. Wir sind auch der Meinung, dass die Methode der Aussöhnung durch Vermittlung einer dritten Partei ein richtiger und gerechter Weg zur Lösung der sich zwischen den Nationen erhebenden Streitigkeiten ist. Obwohl wir selbstverständlich bei diesem Anlass vermeiden möchten, die fraglichen Punkte aufzuwerfen, so erachte ich es doch als meine Pflicht, zu betonen, dass es nicht Polen ist, das in dieser Krise Forderungen stellt und Zugeständnisse von einer anderen Nation verlangt. Es ist deshalb ganz selbstverständlich, dass Polen sich einverstanden erklärt, sich jeder feindlichen Handlung unter der Voraussetzung zu enthalten, dass die andere Partei ebenfalls einwilligt, sich jeder ähnlichen, mittelbaren oder unmittelbaren Handlung zu enthalten. Zum Schluss möchte ich meinem heißen Wunsch Ausdruck geben, der Friedensappell Eurer Exzellenz möge beitragen zur allgemeinen Befriedung, derer die Völker der Erde so sehr bedürfen, um sich wieder einmal auf die segensreiche Bahn des Fortschrittes und der Kultur zurückfinden zu können. 95 Brief des Präsidenten der USA, Roosevelt, an Adolf Hitler vom 25.08.1939, Amerika und Deutschland 1936-1945, S27, ich habe soeben vom polnischen Staatspräsidenten eine Antwort auf die Botschaft erhalten, die ich gestern Abend an Eure Exzellenz und an ihn gerichtet habe. Die Antwort des Präsidenten Moszyki lautet, Text CDB Nummer 94. Eure Exzellenz hat wiederholt öffentlich erklärt, dass die Ziele, die das Deutsche Reich erstrebt, gerecht und maßvoll sind. Der polnische Staatspräsident hat in seiner Antwort auf meine Botschaft klargemacht, dass die polnische Regierung bereit ist, der Beilegung des Konfliktes, der zwischen der Republik Polen und dem Deutschen Reich entstanden ist, auf der Grundlage, die ich in meiner Botschaft dargelegt habe, durch direkte Verhandlungen oder durch ein Schiedsverfahren zuzustimmen. 205 ungezählte Menschenleben können noch gerettet werden, und die Hoffnung kann wieder aufleben, dass die Völker unserer Zeit selbst jetzt noch die Grundlagen für friedliche und glücklichere Beziehungen schaffen könnten. Rang des Deutschen Reiches den friedlichen Methoden der Stilichtung zustimmen, zu denen die polnische Regierung sich bereit erklärt hat. Die ganze Welt betet, dass auch Deutschland sie annehmen möge, wenn sie und die Regie 96 Erste. Brief Adolf Hitlers an Mussolini vom 25.08.1939 15:20 übergeben unterstrich Adab BD. 7 Nummer 266 25. August 1939 Ducei, seit längerer Zeit standen Deutschland und Russland in Gedankenaustausch über eine Neugestaltung der beiderseitigen politischen Beziehungen. Die Notwendigkeit, in diesem Sinne zu Ergebnissen zu kommen, wurde verstärkt erster. Durch die Lage der allgemeinen weltpolitischen Situation, soweit sie für die beiden Achsenmächte entscheidend ist, zweiter. Durch das fortgesetzte Hinausziehen einer klaren Stellungnahme des japanischen Kabinetts. Japan war wohl einverstanden zu einem Bündnis gegen Russland, woran sowohl Deutschland als in meinen Augen Italien auch unter den obwaltenden Umständen nur sekundär interessiert sein konnten. Es war aber nicht einverstanden zu einer ebenso klaren Verpflichtung gegenüber England, und dies wäre vom Standpunkt nicht nur Deutschlands, sondern auch Italiens aus mitentscheidend gewesen. Die Behauptung der Militärs, in kurzer Zeit die japanische Regierung zu einer klaren Stellungnahme auch England gegenüber veranlassen zu können, lag seit Monaten vor, wurde aber praktisch eben doch nicht realisiert. 3. Das Verhältnis Deutschlands zu Polen ist nicht durch das Verschulden des Reichs, sondern wesentlich durch das Zutun Englands seit dem Frühjahr unbefriedigend gewesen und war in den letzten Wochen einfach unerträglich. Die Nachrichten über die Verfolgung der Deutschen in diesem Gebiet sind nicht erfundene Pressemeldungen, sondern nur ein Bruchteil einer erschütternden Wahrheit. Die von Polen betriebene zollpolitische Abwürgung Danzigs, die schon seit Wochen zur vollkommenen Stilllegung des gesamten Handels führt, wird bei einer zeitlich auch nur sehr beschränkten Fortdauer die Stadt vernichten. Diese Gründe veranlassen mich, eine Beschleunigung des Abschlusses der deutsch-russischen Besprechungen herbeizuführen. Ich habe Ihnen, Ducei, darüber im Einzelnen noch nicht berichtet, Weil mir sowohl der Einblick in den erreichbaren Umfang dieser Besprechungen als auch überhaupt die Gewissheit der Möglichkeit des Gelingens fehlte. Nun ist in den letzten Wochen die seit dem Weggang Litwinows zutage getretene Bereitschaft des Kremls, zu einer Neuordnung der Beziehungen zu Deutschland zu kommen, immer stärker in Erscheinung getreten und ermöglichte es mir, nun 206 mehr nach einer bereits erfolgten Vorklärung meinen Reichsaußenminister nach Moskau zu schicken zum Abschluss eines Vertrages, der weiteste zurzeit bestehende Nicht-Angriffspakt überhaupt ist und dessen Text der Öffentlichkeit übergeben wurde. Der Pakt ist bedingungslos und umschließt außerdem die Pflicht zur Konsultation über alle Russland und Deutschland berührenden Fragen. Darüber hinaus aber darf ich Ihnen, Duce, mitteilen, dass durch die Absprachen die wohlwollendste Haltung im Falle irgendeines Konfliktes sichergestellt und dass vor allem die Möglichkeit irgendeines Eingriffes Rumäniens in einen solchen Konflikt nicht mehr gegeben ist. Auch die Türkei kann unter diesen Umständen nur eine Revision der bisherigen Haltung vornehmen. Aber ich wiederhole noch einmal, dass Rumänien nicht mehr in der Lage ist, sich an irgendeinem Konflikt gegen die Achse zu beteiligen. Ich glaube, Duce, Ihnen sagen zu dürfen, dass durch die Verhandlungen mit Sowjetrussland eine vollkommen neue weltpolitische Situation entstanden ist, die als stärkster Gewinn für die Achse ausgelegt werden muss. Zur Lage an der deutsch-polnischen Grenze kann ich Euer Exzellenz nur mitteilen, dass wir seit Wochen im Alarmzustand sind, dass sich steigend mit der polnischen Mobilmachung selbstverständlich auch die deutschen Maßnahmen entwickelten und dass ich im Falle unerträglicher polnischer Vorgänge augenblicklich handeln werde. Die Behauptung der polnischen Regierung, dass sie für die unmenschlichen Vorgänge, für die zahlreichen Grenzzwischenfälle, heute Nacht allein 21 polnische Grenzübergriffe, für die Beschießung deutscher Verkehrsflugzeuge die, um die Möglichkeit von Zusammenstößen zu vermeiden, ohnehin schon den Befehl haben, nach Ostpreußen über das Meer zu fliegen nicht verantwortlich sei, beweist nur, dass sie die von ihr aufgeputschte Soldatischa nicht mehr in der Hand hat. Seit GI Stern ist Danzig von polnischen Truppen zerniert, ein an sich unhaltbarer Zustand. Niemand kann unter diesen Umständen voraussagen, was die nächste Stunde bringt. Ich kann Ihnen aber nur versichern, dass es irgendwie eine Grenze gibt, über die ich unter keinen Umständen zurückweichen kann. Ich darf Ihnen abschließend noch versichern, Duce, dass ich in einer ähnlichen Situation das volle Verständnis für Italien aufbringen werde und Sie von vornherein in jedem solchen Falle meiner Haltung sicher sein können. Adolf Hitler 96a Bericht des Botschafters von Mackensen über seine Unterredung mit Mussolini am Nachmittag des 25 August 1939 ADAPBD. 7 Nummer 280 Rom, den 25. August 1939, 22 Uhr und 25 Minuten Ankunft, 26. August, 4 Uhr um für Herrn Reichsminister. Auf telefonische Weisung von heute. Habe dem Duce telefonisch hierher durchgegebenen Wortlaut heutigen Führerbriefs 15 Uhr und 20 Minuten im Palazzo Venezia in Gegenwart Czarneys persönlich überreicht. Duce, 207, der von gelassener Ruhe erfüllt war, durchlas Brief zunächst in Toto, um ihn alsdann noch einmal Satz für Satz mit mir durchzugehen, wobei er gleichzeitig die Sätze für den des Deutschen nicht mächtigen Czarneys ins Italienische übertrug, und zwar, wie ich mich überzeugen konnte, vollkommen korrekt und sinngemäß. Aus seinen Bemerkungen zu den einzelnen Semata hervorhebe ich Folgendes: Mit dem Nichtangriffspakt von Moskau sei er in jeder Hinsicht einverstanden. Er selbst habe ja schon im Frühjahr dem Generalfeldmarschall Göring gegenüber eine solche Anregung gegeben, allerdings dabei auf die Notwendigkeit hingewiesen, maßvolles Tempo zu halten, da unsere beiden Völker, seit 10 Jahren aus weltanschaulichen Gründen auf den Kampf gegen Moskau gerichtet, Zeit zur Umstellung hätten haben müssen. Trotz dieser Anregung sei und bleibe er selbst natürlich unbeirrter Antikommunist. Ich einschub hier, dass auch deutsche Frontstellung gegen den Kommunismus selbstverständlich völlig unberührt bleibe und über diese Tatsache auch in Moskau niemals ein Zweifel gelassen worden sei. Die Zuspitzung im deutsch-polnischen Verhältnis bezeichnete er als derartig scharf, dass eine bewaffnete Auseinandersetzung nicht mehr zu vermeiden sei. Es sei jetzt nicht mehr der Augenblick, über Möglichkeit nachzudenken, den Konflikt zu verhindern, denn die polnische Mentalität, gestützt auf die Haltung Englands, sei vernünftigem Zureden, von welcher Seite es auch komme, nicht mehr zugänglich. Andernfalls hätte er sich zum Beispiel denken können, dass die Polen in richtiger Würdigung der ihre Existenz bedrohenden Gefahr eine unmittelbare Verständigung mit dem Reich gesucht und zur einwandfreien Dokumentierung ihrer Verständigungsbereitschaft dem Führer zunächst vorbehaltlos und ohne irgendwelche Besprechungen oder Verhandlungen dann sich auf den Tisch gelegt hätten. Alsdann hätte man daran denken können, die weiteren Streitpunkte er zitiert Korridor und Schlesien im Wege direkter deutsch-englischer Besprechungen aus der Welt zu schaffen, was nach seiner Ansicht im Bereich des Möglichen gelegen hätte. Schließlich hätte sich dann eine allgemeine Konferenz anschließen können, um die übrigen großen strittigen Fragen italienisch-französischer Differenzpunkt, deutsche Kolonien, Rohstoffverteilung, Rüstungsfrage einer Lösung zuzuführen, die Europa einen doch schließlich allen erwünschten Frieden von 15-20 Jahren gesichert hätten. Solche Erwägungen seien aber durch den sich überstürzenden Ablauf der Ereignisse überholt. Persönlich habe er sich jetzt darauf eingestellt, dass der Ausbruch einer allgemeinen Konflagration nicht nur unvermeidlich sei, sondern unmittelbar bevorstehe. Ihn bewegt dabei auf das Lebhafteste die Frage des genauen Zeitpunktes, und er wollte wissen, ob ich ihm darüber Näheres sagen könne. Ich habe Frage mit dem Hinweis auf die entsprechenden Stellen des Briefes beantwortet. Er schien einzusehen, dass darüber hinaus sich von keiner Seite im Augenblick mehr sagen lässt, betonte aber, welchen Wert er aus naheliegenden darauf legen müsse, so zeitig als möglich benachrichtigt zu werden, sei sich aber angesichts des Tempos der Entwicklung der Schwierigkeiten solcher Unterrichtung bewusst. Schließlich ausführte er noch einmal, dass und warum ihm der offene Konflikt in etwa 2 bis 3 Jahren lieber gewesen wäre und meinte, diese Gründe treffen, insbesondere wenn Flotte denke, auch zu. Die Entwicklung zwinge uns ja nun aber in er an unsere 208 eine andere Richtung. Jedenfalls so betonte er nachdrücklich stehe er UN-bedingt und mit allem neben uns. Am Schluss der Unterhaltung erging er sich in Betrachtungen über die Aussichten einer bewaffneten deutsch-polnischen Auseinandersetzung, die in kürzester Frist durch unsere Armee zu unseren Gunsten entschieden sein würde. Czarny, der mich nach der Verabschiedung vom Duce hinaus begleitete, zusammenfasste seine Eindrücke von der Situation dahin, dass jede Diskussion über Möglichkeit, den Frieden zu erhalten, durch die Ereignisse überholt sei. Für sein Handeln sei nicht mehr das Wort Friede, sondern das Wort Sieg maßgebend. Mackensen 97 Antwort Mussolinis an Adolf Hitler vom 25. August 1939 18 Uhr Adab BD. 7 Nummer 271 25. August 1939 Führer ich antworte auf Ihren Brief, der mir in diesem Augenblick vom Botschafter von Mackensen ausgehändigt worden ist. 1. Was das Abkommen mit Russland anbetrifft, so billige ich es vollkommen. Exzellenz Göring wird Ihnen sagen, dass ich in den Unterhaltungen, die ich mit ihm im vergangenen April hatte, bestätigt habe, eine Annäherung zwischen Deutschland und Russland sei notwendig, um die Einkreisung durch die Demokratien zu vermeiden. 2. Ich halte es für nützlich zu versuchen, einen Bruch oder eine Abkühlung mit Japan zu vermeiden, wegen seiner daraus resultierenden Wiederannäherung an die demokratischen Staaten. In diesem Sinne habe ich nach Tokio telegrafiert und es scheint, dass nach Überwindung der Überraschung in der dortigen öffentlichen Meinung eine bessere psychologische Einstellung herrscht. 3. Das Moskauer Abkommen blockiert Rumänien und kann die Stellung der Türkei ändern, die die englischen Anleihen angenommen, aber das Bündnis noch nicht unterschrieben hat. Eine neue Haltung der Türkei würde die ganze strategische Planung der Franzosen und Engländer im östlichen Mittelmeer aus den Angeln heben. 4. Was Polen betrifft, so habe ich volles Verständnis für die deutsche Haltung und für die Tatsache, dass eine so gespannte Lage nicht ins Endlose dauern kann. 5. Was die praktische Haltung Italiens im Falle einer militärischen Aktion anbetrifft, so ist mein Gesichtspunkt dazu folgender: Wenn Deutschland Polen angreift und der Konflikt lokalisiert bleibt, wird Italien Deutschland jede Form von politischer und wirtschaftlicher Hilfe, nach der verlangt wird, angedeihen lassen. Wenn Polen angreift und dessen Bundesgenossen einen Gegenangriff gegen Deutschland eröffnen, gebe ich Ihnen im Voraus zur Kenntnis, dass es opportun ist, wenn ich nicht die Initiative von kriegerischen Handlungen ergreife angesichts des 209 gegenwärtigen Standes der italienischen Kriegsvorbereitungen, die wir wiederholt und rechtzeitig Ihnen, Führer, und von Ribbentrop mitgeteilt haben. Unsere Intervention kann indessen unverzüglich stattfinden, wenn Deutschland uns sofort das Kriegsmaterial und die Rohstoffe liefert, um den Ansturm auszuhalten, den die Franzosen und Engländer vorwiegend gegen uns richten werden. Bei unseren Begegnungen war der Krieg für nach 1942 vorgesehenen und zu jener Periode wäre ich zu Lande, zur See und in der Luft fertig gewesen gemäß den verabredeten Plänen. Ich bin außerdem der Meinung, dass die einfachen militärischen Vorbereitungen, die schon getroffen sind und andere, die noch in Zukunft zu treffen sein werden, in Europa und in Afrika beträchtliche französische und britische Kräfte immobilisieren werden. Ich halte es für meine unbedingte Pflicht, als loyaler Freund Ihnen die ganze Wahrheit zu sagen und die tatsächliche Lage vorher anzukündigen, es nicht zu tun, könnte unerfreuliche Konsequenzen für uns alle haben. Dies ist meine Auffassung und da ich binnen kurzem die höchsten Organe des Regimes zusammentreten lassen muss, bitte ich Sie, mich die Ihrige kennen zu lassen. Mussolini 98 2. Brief Adolf Hitlers an Mussolini vom 25. August 1939 21 Uhr und 30 Minuten ADAP BD. 7 Nummer 277 Berlin, den 25. August 1939 Duce. Sie teilen mir mit, dass Ihr Eintreten in einen großen europäischen Konflikt nur dann erfolgen könne, wenn Deutschland Ihnen umgehend die kriegerischen Mittel und die Rohmaterialien gäbe, um den Anstoß auszuhalten, den die Franzosen und Engländer vorwiegend gegen Sie richten würden. Ich bitte Sie nun, mir mitzuteilen, welche kriegerischen Mittel und Rohmaterialien Sie benötigen und innerhalb welcher Zeit, damit ich in der Lage bin, zu beurteilen, ob und in welchem Ausmaße ich Ihre Anforderungen an kriegerischen Mitteln und Rohmaterialien erfüllen kann. Darüber hinaus danke ich Ihnen herzlich für die mir inzwischen bekannt gewordenen militärischen Maßnahmen Italiens, in denen ich schon eine starke Entlastung erblicke. Adolf Hitler 99 Texte der polnischen Noten, die Botschafter Lipski am 26. August 1939 im Auswärtigen Amt überreichte Adab BD. 7 Nummer 330 Verbalnot Berlin, den 25. August 1939 die polnische Botschaft beehrt sich, die Aufmerksamkeit des Auswärtigen Amtes auf folgenden Vorfall zu lenken, 210 am 25. August 1939 um 16 Uhr und 30 Minuten überschritt die polnische Grenze in der Nähe der Stadt Müstünitz, Wojewodschaft Białystok, eine deutsche Militärpatrouille bestehend aus einem Unteroffizier und 10 Mann und begab sich 900 m ins Innere des polnischen Gebietes. Zwei polnische Grenzposten verstellten der Patrouille, die das Feuer eröffnete, den Weg, die Polnistin-Posten erwiderten das Feuer. Infolge dieses Zusammenstoßes fiel deutscherseits der Unteroffizier Kippenhagen vom 1. Reiterregiment, 3. Schwadron in Sterburg. Die deutsche Patrouille zog sich hierauf über die Grenze zurück unter Zurücklassung eines leichten Maschinengewehrs. Der Leichnam des Unteroffiziers wurde nach Myszynitz gebracht und wird nach Erledigung aller Formalitäten am 26. August DJ den deutschen Behörden an der Grenze übergeben. Die Botschaft erhebt entschiedenen Protest gegen obigen Fall der Überschreitung der polnischen Grenze durch eine deutsche Militärabteilung und beehrt sich, das Auswärtige Amt zu bitten, die Prüfung dieses Vorfalles sowie die Heranziehung der Schuldtragenden zur Verantwortung veranlassen zu wollen. Verbalnoten Berlin, den 25. August 1939 die polnische Botschaft beehrt sich, die Aufmerksamkeit des Auswärtigen Amtes auf folgende Vorfälle zu lenken. Am 24. August 1939 um 1:25 wurde der Soldat der polnischen Grenzwache Edmund Piatkowski vom Kommissariat Tarnowski Gori während eines Patrouillengangs erschossen. Die Schüsse fielen aus der Richtung des deutschen Gebietes, aus dem an der Grenze gelegenen Park des Herrn Donnersmark. Die Schüsse wurden von einer aus 6 Personen bestehenden Gruppe abgegeben. Am 24. August 1939 um 24 Uhr überschritt die polnische Grenze von Deutschland aus, in der Nähe von Est-Zyklowik, Wojewodschaft Schlesien, am Grenzstein 252, eine Gruppe von Personen und gab ungefähr 300 Schüsse in Richtung des Hauses der Grenzwache ab. Diese Personen warfen außerdem noch 4 Handgesetzraner und drangen bis auf 400 Meter in das Innere des polnischen Territoriums. Am selben Tage um 5 Uhr überfiel eine andere Gruppe von Personen das Grenzhäuschen bei Qualzice, KR. Rybnik. Die Personen warfen 3 Handgranaten und gaben mehrere Schüsse ab. Gleichzeitig fand ein Überfall auf das Haus der polnischen Grenzwache in Zwanowice, KRS. Rybnik, statt. Die aus ungefähr 40 Personen bestehende Gruppe mit 6 leichten Maschinengewehren ausgestattet. Die Personen warfen 3 Warhandgranaten und gaben ungefähr 300 Schüsse ab. Dieser Ort Zwanowice, KRS. Rybnik, wird seit 11:55, 25. August DJ, durch 2 Banden beschossen. Diese Banden, bestehend aus ungefähr 150 Mann, haben längs der Grenzlinie Posten bezogen, die Grenze selbst nicht überschritten. Auf der deutschen Seite sind 2 schwere Maschinengewehre unter Militärbesetzung beobachtet worden. Die Schießerei dauert an. Indem die polnische Botschaft dem Auswärtigen Amt obiges zur Kenntnis bringt, erhebt sie den allerenergischsten Protest gegen derartige Vorfälle. Die Botschaft 211 bittet in erster Linie den Fall der Erschießung des polnischen Grenzpostens Piatkowski untersuchen, die Einstellung der Schießerei bei Zwanowice sowie die Prüfung der übrigen Grenzverletzungen veranlassen zu wollen. Die Botschaft beehrt sich gleichzeitig, die Bestrafung der Schuldtragenden sowie Ausgabe derartiger Maßnahmen veranlassen zu wollen, die die Möglichkeit der Wiederholung ähnlicher Überfälle ausschließt. 100 Brief des französischen Ministerpräsidenten Daladier an Adolf Hitler vom 26. August 1939 aus DWB 2 Nummer 460 Paris, den 26. August 1939 sehr geehrter Herr Reichskanzler. Der französische Botschafter in Berlin hat mir Ihre persönliche Mitteilung zur Kenntnis gebracht. In der Stunde, wo Sie von der schwersten Verantwortung sprechen, die 2 Regierungschefs unter Umständen übernehmen können, das heißt, das Blut von 2 großen Völkern, die sich nur nach Frieden und Arbeit sehnen, zu vergießen, bin ich Ihnen persönlich und unseren beiden Völkern schuldig zu sagen, dass das Schicksal des Friedens noch in Ihren Händen liegt. Sie können weder an meinen Gefühlen Deutschland gegenüber noch an den friedlichen Gefühlen Frankreichs für Ihre Nation einen Zweifel hegen. Kein Franzose hat mehr als ich selbst getan, um zwischen unseren beiden Völkern nicht nur den Frieden, sondern eine aufrichtige Mitarbeit in ihrem eigenen Interesse sowie im Interesse Europas und der Welt zu bekräftigen. Es sei denn, Sie trauen dem französischen Volke einen weniger hohen Begriff der Ehre zu, als ich selber dem deutschen Volke anerkenne, so können Sie nicht bezweifeln, dass Frankreich die seine Verpflichtungen anderen Mächten gegenüber treu erfüllt, Mächten, wie zum Beispiel Polen, die, davon bin ich überzeugt, mit Deutschland in Frieden leben wollen. Diese beiden Überzeugungen sind vollkommen vereinbar. Bis heute gibt es nichts, das eine friedliche Lösung der internationalen Krise in Ehren und Würden für alle Völker verhindern könnte, wenn auf allen Seiten der gleiche Friedenswille besteht. Mit dem guten Willen Frankreichs bekunde ich denjenigen aller seiner Verbündeten. Ich übernehme selbst die Garantie für diese Bereitschaft, die Polen immer gezeigt hat für die gegenseitige Anwendung eines Verfahrens des freien Ausgleichs, wie man es sich vorstellen kann zwischen den Regierungen zweier souveräner Nationen. Mit dem besten Gewissen kann ich Ihnen die Versicherung geben, dass es den zwischen Deutschland und Polen mit Bezug auf die Danziger Frage entunterstandenen Differenzen keine gibt, die niedit einem solchen Verfahren unterbreitet werden könnte zwecks einer friedlichen und gerechten Lösung. 212 Auf meine Ehre kann ich auch bekunden, dass es in der klaren und aufrichtigen Solidarität Frankreichs mit Polen und seinen Verbündeten nichts gibt, das die friedliche Gesinnung meines Vaterlandes irgendwie beeinträchtigen könnte. Diese Solidarität hat uns niemals daran gehindert und hindert uns auch heute nicht, Polen in dieser friedlichen Gesinnung zu erhalten. In einer so schweren Stunde glaube ich aufrichtig, dass kein edelgesinnter Mensch es verstehen könnte, dass ein Krieg der Zerstörung unternommen würde, ohne dass ein letzter Versuch einer friedlichen Lösung zwischen Deutschland und Polen stattfindet. Ihr Friedenswille könnte sich in aller Bestimmtheit dafür einsetzen, ohne der deutschen Ehre irgendwie Abbruch zu tun. Ich, als Chef der französischen Regierung, der ich eine gute Harmonie zwischen dem französischen und dem deutschen Volke wünsche, und der ich andererseits durch Freundschaftsbande und durch das gegebene Wort mit Polen verbunden bin, bin bereit, alle Anstrengungen zu machen, die ein aufrichtiger Mensch unternehmen kann, um diesen Versuch zu einem guten Ende zu führen. Sie waren wie ich selbst Frontkämpfer im letzten Kriege. Sie wissen wie ich, welche Abscheu und Verurteilung die Verwüstungen des Krieges im Gewissen der Völker hinterlassen haben, ganz gleich wie der Krieg endet. Die Vorstellung, die ich mir von ihrer hervorragenden Rolle machen kann als Führer des deutschen Volkes auf dem Wege des Friedens, der Vollendung seiner Aufgabe in dem gemeinsamen Werk der Zivilisation entgegen, führt mich dazu, eine Antwort auf diesen Vorschlag zu erbitten. Wenn das französische und das deutsche Blut von neuem fließen, wie vor 25 Jahren, in einem noch längeren und mörderischeren Krieg, dann wird jedes der beiden Völker kämpfen im Vertrauen auf seinen eigenen Sieg. Siegen werden am Daladier sichersten die Zerstörung und die Barbarei. 101 Bericht des französischen Botschafters Colundre über seine erneute Unterredung mit Adolf Hitler anlässlich der Übergabe des Briefes von Daladier am 26.08.1939 FGB Nummer 261 Berlin, den 27. August 1939. Ich habe die traurige Aufgabe, Eurer Exzellenz berichten zu müssen, dass der Vorschlag des Präsidenten Daladier von Reichskanzler Hitler nicht aufgegriffen wurde. 40 Minuten lang habe ich den ergreifenden Brief des Ministerpräsidenten kommentiert. Ich habe alles gesagt, was mein Herz als Mensch und als Franzose mir eingeben konnte, um den Reichskanzler zu bewegen, einem allerletzten Versuch einer friedlichen Regelung der Danziger Frage zuzustimmen. Ich habe ihn im Hinblick auf seine geschichtliche Verantwortung, im Namen der Menschheit beschworen, diese letzte Chance nicht vorübergehen zu lassen. Ich bat ihn, der ohne Blutvergießen ein Reich aufgebaut habe, um der Ruhe seines Gewissens willen, kein Blut, weder das der Soldaten, noch das von Frauen und Kindern, zu vergießen, bevor er sich nicht vergewissert habe, dass es unvermeidlich sei. Ich habe ihm die Furcht 213-bare Verantwortung vorgestellt, die er gegenüber der abendländischen Kultur auf sich lade. Ich sagte ihm, dass sein Ansehen außerhalb Deutschlands groß genug sei, um durch eine Geste der Befriedung nicht beeinträchtigt zu werden. Die Männer, die ihn fürchten, würden sich vielleicht wundern, ihn aber bestimmt bewundern, die Mütter jedoch würden ihn segnen. Ich habe ihn vielleicht gerührt, aber ich habe ihn nicht entscheiden können. Sein Entschluss war bereits gefasst. Nachdem Herr Hitler den Brief des Präsidenten gelesen und die in ihm ausgedrückten Gedanken gewürdigt hatte, sagte er mir, dass, seit Polen die englische Garantie besitze, es vergeblich sei zu versuchen, es zu einer gesunden Auffassung der Lage zu bringen. Es habe sich in einen krankhaften Widerstand versteift. Es wisse, dass es Selbstmord begehe, aber es beschreite diesen Weg, weil es sich sage, dass dank der Hilfe Frankreichs und Englands, es noch einmal wieder auferstehen werde. Im Übrigen, fügte er hinzu, sind die Dinge zu weit getrieben. Kein auf seine Ehre bedachtes Land könne die polnischen Herausforderungen dulden. Frankreich hätte anstelle Deutschlands den Krieg bereits geführt. Ohne Zweifel gäbe es ein paar vernünftige Menschen in Warschau, aber jetzt sei die Soldatischar dieses barbarischen Landes entfesselt. Die Zentralregierung sei nicht mehr Herr in der Lage. Ich habe die Bedeutung des französischen Vorschlages unterstrichen, Herr Daladier verbürge sich nicht nur dafür, dass Polen einwilligen würde, auf dem Wege freiwilliger Vermittlung eine Lösung zu suchen, er verpflichte sich darüber hinaus, sich auch noch mit dem ganzen Ansehen einer Person für den Erfolg eines Versuchs einer friedlichen Regelung einzusetzen. Herr Hitler antwortete, dass er an den Gefühlen des Herrn Daladier und an seinem aufrichtigen Wunsch, den Frieden zu retten, nicht zweifle, aber er glaube, die Ratschläge des Präsidenten, so eindringlich sie auch sein würden, würden nicht gehört werden, denn Polen sei taub, seit es die englische Garantie besitze. Wenn es sich im Übrigen den Anschein gebe, als wolle es in Besprechungen eintreten, so nur deshalb, um Zeit für seine Mobilmachung zu gewinnen. Immer wieder wiederholte ich meine Bemühungen, ich machte darauf aufmerksam, dass Polen und Deutschland seit langem nicht mehr miteinander gesprochen hätten, dass die gegenseitigen Standpunkte sich vielleicht im Laufe der Krise einander genähert hätten, dass man sich darüber auf alle Fälle nur in einer Aussprache Rechenschaft zu geben vermöge, dass man während der Dauer der Fühlungnahme gegenseitig auf jede militärische Maßnahme verzichten könne. Es ist nutzlos, antwortete mir Herr Hitler. Polen würde Danzig noch nicht abtreten, ich will aber, dass Danzig, einer der Häfen des Reichs, zum Reich zurückkehrt angesichts der Unmöglichkeit, Herrn Hitlers Widerstand zu besiegen, und nachdem ich die am Beginn dieses Telegrammes wiedergegebenen gefühlsmäßigen Gründe angeführt hatte, glaubte ich, die Tür nicht zuschlagen zu sollen und gab daher der Hoffnung Ausdruck, dass der Führer sein letztes Wort noch nicht gesprochen habe. Als ich mich verabschiedete, teilte mir Herr Hitler mit, dass er auf den Vorschlag Colundre Herrn Daladiers schriftlich antworten werde. 214-102 Text des Briefes, Den Botschafter Henderson am 26.08.1939 an den Reichsaußenminister richtete DBFP 7 Nummer 355, Anlage Britische Botschaft, Berlin, den 26.08.1939 7.30 am Main. Sehr geehrter Reichsminister, ich werde sofort abreisen und sobald wie ich kann zurückkehren, da mir vollkommen klar ist, wie gespannt die Lage ist. Gleichzeitig bitte ich auch zu berücksichtigen, dass der Reichskanzler SMR einen großen Vorschlag gemacht hat und dieser sorgfältig erwogen werden muss. Wie ich gestern zu Herrn Hitler sagte, würde ich meine Pflicht völlig versäumen, wenn ich nicht klar machte, dass meine Reg nicht redlich einen solchen Plan diskutieren und gleichzeitig wortbrüchig sein könne. Es könnte keinen besseren Grundstein für eine wirkliche englisch-deutsche Verständigung geben, als eine friedliche Lösung der Probleme, die zugegebenermaßen zwischen Deutschland und Polen geregelt werden müssen. Nichts könnte besser darauf berechnet sein, eine solche Verständigung zu verhindern, als ein deutsch-polnischer Krieg. Seit 4 Monaten hat Herr Hitler große Stärke in seiner Geduld gezeigt. Wie gespannt die Lage heute auch sein mag und welche Pläne er auch immer haben mag, ist es zu viel zu bitten, dass er jene kleine Weile länger warten soll, die alles ausmachen könnte. Ich schreibe in großer Eile und ganz persönlich. Aber bitte sagen Sie dem Reichskanzler, dass ich nicht ungehörig Zeit zu gewinnen suche, falls ich nicht heute oder morgen zurückkehre. Was ich vor allen Dingen zu tun versuche, ist, jene größte aller Katastrophen eines neuen Krieges zwischen Deutschland und England zu verhindern, und ich bitte ihn, an meinen guten Glauben und an die Aufrichtigkeit meiner Bemühungen zu glauben. Ihr sehr ergebener Neville Henderson 103 Bericht von Lord Halifax an den britischen Botschafter Ken ARD in Warschau über seine Unterhaltung mit Graf Rakczynski am 26.08.1939 aus DBFP 7 Nummer 354. Ich sah den polnischen Botschafter auf seinen Wunsch heute Nachmittag. Er sagte, dass er gekommen sei wegen Sir Hentersons Unterredung mit Herrn Hitler gestern und er wolle meine Aufmerksamkeit auf einen Artikel eines Korrespondenten in Berlin lenken, der bezüglich dieses Interviews in einer der Ausgaben der Times diesen Morgen veröffentlicht worden sei. Dieser Artikel berichtete von Sir Hendersons Unterredung mit Herrn Hitler am 25.08. und besagte, dass er den britischen Wunsch nach Frieden unterstrichen hätte. Man nahm an, dass er vorgeschlagen habe, dass Herr Hitler zu seinen Minimalforderungen vom 28. April zurückkehren sollte, das heißt Danzig und einen Durchgang nach Ostpreußen. Herr Hitler, fuhr der Bericht 215 fort, sollte, wie man glaubte, die Maximalforderungen fallen gelassen haben, die Teilung Polens und sein Verschwinden als unabhängige Nation und sich mit einer Mittellösung im Interesse des Friedens einverstanden erklärt haben. Wie die Bedingungen lauteten, war noch ein Geheimnis. Aber man glaubte, sie schlössen die Rückkehr von Danzig und den Korridor aufgrund der Lansing-Not 5.11.2018 ein, die teilweise die deutschen Vorkriegsgrenzen wiederherstellen würden, mit einigen Abänderungen in der früheren deutschen Provinz Posen, aber würden auch noch vorsehen einen freien Hafen und den Zugang dazu für Polen. Von dieser Artikel habe einige Aufregung verursacht, da er in einem bedeutenden Blatt in einem kritischen Augenblick erschienen sei. Er möchte gern wissen, ob eine offizielle Berichtigung oder Verleugnung veröffentlicht werden könne. Ich sagte ihm, dass die nötigen Anweisungen an die Nachrichtenabteilung gegeben würden. Zweiter. Dann gab ich ihm einen Bericht, was sich zwischen Herrn Henderson und Herrn Hitler vorgetragen habe. Er, Hitler, gab dagegen keine Andeutung, was er mit einer Regelung der polnischen Frage meinte. Es war nicht klar, ob er sich auf Danzig oder den Korridor bezog oder auf etwas Ausgedehnteres. Bei anderer Gelegenheit sagte er, dass er wegen Polen nicht kleinlich sein und nicht verlangen würde, dass Großbritannien sein Wort brechen solle. Was er wünsche sei eine Geste von Großbritannien, die Polen ermutigen würde, vernünftig zu sein. Sir Henderson berichtete, dass Hitler ruhig und vernünftig gesprochen habe und er wäre beeindruckt gewesen von seiner augenscheinlichen Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit. 3. Auf jeden Fall sei es für SMR unmöglich, ihre Verpflichtungen an Polen zu entern und sie könnte sich nicht an dem Charakter einer deutsch-polnischen Regelung desinteressieren. Sie wäre gebunden durch ausdrückliche Verpflichtungen. Sie würde wahrscheinlich anregen, durch die Vermeidung von Grenzzwischenfällen Zeit zu gewinnen, um die Möglichkeit direkter Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen zu gestatten. 4. Graf Rakczynski fragte, ob wir, wenn wir von Polens ökonomischen Interessen sprechen, Danzig erwähnen würden. Ich sagte, dass ich das nicht dächte. Graf Rakczynski meinte, dass sein allgemeiner Eindruck der Lage folgender sei, das deutsche Handeln hätte sich auf den gewohnten Linien entwickelt. Polen sei eingeschlossen worden, zuerst durch das deutsche Unternehmen in der Slowakei, dann durch den deutsch-russischen Pakt und es könnte bald eine weitere Tätigkeit mit demselben Ziel in Rumänien erfolgen. Der nächste Schritt würde sein, Polen von seinen westlichen Alliierten zu trennen. Dies wäre die wirkliche Bedeutung von Herrn Hitlers Besprechung mit Sir Henderson. Es stelle keinen Versuch eines Vergleichs dar, sondern wäre der letzte Streich eines Einschließungsprozesses. Das GI-dachte Opfer wäre vollständig isoliert. Hitlers Versicherung, wenn nur die polnische Frage erledigt werden könnte, würde er Freundschaft mit dem britischen Königreich machen, wäre nur ein Akt in einer Tragödie, die schon 3-mal vorher gespielt worden wäre. Herr Hitler mache keinen Versuch, seine Absichten zu verkleiden, die deutsche Presse mache es klar, dass seine Absicht wäre, Ost- und Südosteuropa zu beherrschen. Selbst wenn die polnische Frage jetzt gemäß den Wünschen Hitlers geregelt würde, wäre nichts sicherer, als dass in 3 oder 4 Monaten eine neue Krise da 216 wäre und die Lage der Westmächte noch schlechter als heute sei. So unerfreulich diese Lage gegenwärtig sein möchte, so wäre sie ideal verglichen mit der, wie sie in der Zukunft sein würde, wenn es Deutschland jetzt erlaubt wäre, die polnische Frage auf seine eigene Weise zu erledigen. 5.6. Ich sagte Graf Rakczynski, dass ich nicht uneinig mit seiner Diagnose betreffend die deutsch-polnische Frage wäre. Es sei zweifelhaft, ob Hitler gewillt sein würde, in Verhandlungen mit Polen auf einer fairen Grundlage zu treten, wenn er aber gewillt sein würde, es zu tun aufgrund der Stärke der Westmächte, so sollte die polnische Regierung sich nicht weigern. 7. Ich fragte Graf Rakczynski, was die polnische Regierung erwartete, dass sich ereigne. Er sagte, dass Hitler ohne den Krieg zu bekommen versuche, was er wolle. Mangels dieses würde er versuchen, Polen zu zwingen, den ersten Schritt zum Kriege zu tun. Polen würde sein Bestes tun, dieses zu vermeiden. Ich fragte ihn, ob er glaube, dass Deutschland, wenn es den nötigen Einwand gefunden hätte, in Polen an allen Grenzen einfallen würde. Graf Rakczynski sagte, dass er nicht wisse, was die Soldaten dächten, aber es würde folgerichtig sein anzunehmen, dass Deutschland versuchen würde, Polen und Rumänien abzutrennen. Dies würde ihre natürliche Verbindungslinie erschweren. 104 Brief von Lord Halifax an Hermann Göring vom 26.08.1939 aus Michael Freund, Geschichte des 2. Weltkrieges in Dokumenten BD. 3, Dag. Nummer 106 S296F. Lord Halifax hat die Botschaft von Feldmarschall Göring erhalten und würde sich freuen, wenn ihm das Folgende übermittelt werden könnte: Wir glauben, dass das Wesentlichste ist, ein paar Tage Zeit zu haben. Wir sind noch nicht völlig im Reinen über die Bedeutung der Botschaft. Der Botschafter kann uns dabei vielleicht helfen. Während wir Zeit haben müssen, um unsere durchdachte Antwort nach Beratung mit ihm zu formulieren, werden wir bestrebt sein, denselben Geist zu hegen, den der Führer gezeigt hat, nämlich den Wunsch, eine befriedigende Lösung der uns heute beunruhigenden Fragen zu finden. Inzwischen ist es wesentlich, eine weitere Schärfung der Gefahren in der örtlichen Situation durch die Fortdauer von Grenzzwischenfällen und Zusammenstößen der Minderheiten auf beiden Seiten zu vermeiden. Wir bedrängen die Polen, die strengstmöglichste Kontrolle auszuüben, und wir hoffen, dass Feldmarschall Göring all seinen Einfluss auf der deutschen Seite aufbieten wird, um eine ruhigere Atmosphäre herbeizuführen. 105 Schreiben Mussolinis mit der Aufstellung der Rüstungsbedürfnisse Italiens vom 26.08.1939 aus Michael Freund, Geschichte des 2. Weltkrieges in Dokumenten BD. 3, Dag. Nummer 79 S217F. Ich habe heute Morgen in Anwesenheit des Ministers Czarnö und des Verkehrsministers die Generalstabschefs des Heeres, der Marine und der Luftwaffe zu mir 217 gebeten und gebe im Folgenden eine Aufstellung über das Minimum dessen, zusätzlich zu dem, was wir besitzen, notwendig ist, um einen 12-monatigen Krieg durchzuhalten, Kohle für die gaserzeugende und die eisenverarbeitende Industrie. 6 Millionen Tonnen Stahl. 2 Millionen Tonnen Mineralöle. 7 Millionen Tonnen Holz. 1 Million Tonnen Kupfer. 150.000 Tonnen Natriumnitrat. 220.000 Tonnen Kohlensäure, Kalisalze. 70.000 Tonnen Kolophonium. 25.000 Tonnen Gummi. 22.000 Tonnen Methylalkohol. 18.000 Tonnen Terpentin-Essenz. 6.000 Tonnen Blei. 10.000 Tonnen Zinn. 7.000 Tonnen Nickel. 5.000 Tonnen Molybdän. 600 Tonnen Wolfram. 600 Tonnen Zirkon. 20 Tonnen Titan. 400 Tonnen. Der Bedarf an Nahrungsmitteln und Textilien wird durch die Einführung der Rationalisierung sichergestellt werden. Von unserem Bedarf an den oben erwähnten Rohstoffen abgesehen, wissen Sie, dass unsere ganze Kriegsindustrie sich in dem Viereck Turin, Genua, Mailand, Savona und entlang der tyrrhenischen Küste befindet, das heißt eine halbe Flugstunde von Korsika entfernt. Zum Schutz dieser Industriewerke, deren Zerstörung unsere Kriegsanstrengungen buchstäblich paralysieren könnte, ist die sofortige Lieferung von 150 Flak-Batterien Karl 8,8, Ulrich 90, mit entsprechender Munition notwendig. General Keitel ist im Besitz einer Liste der maschinellen Vorrichtungen, welche zur Beschleunigung unserer Kriegsproduktionen unerlässlich sind. Ich hätte Ihnen diese Liste nicht geschickt, beziehungsweise sie hätte weniger Punkte und sehr viel geringere Ziffern enthalten, wenn ich die in gegenseitiger Übereinstimmung vorgesehene Zeit zur Anlage von Vorräten und zur Beschleunigung der Autarkiebestrebungen gehabt hätte. Ohne die Sicherheit dieser Materiallieferung habe ich die Pflicht, Ihnen zu sagen, dass die Opfer, zu denen ich das italienische Volk aufrufen würde, überzeugt, dass man mir gehorchte, nutzlos sein und mit meiner Sache auch die ihre kompromittieren könnten. Wenn Sie glauben, dass es noch irgendeine Lösung auf politischem Gebiet gibt, bin ich bereit, Ihnen wie schon früher meine volle Solidarität zu leihen und die Initiative, die Sie zu diesem Zweck für nötig halten könnten, zu ergreifen. 218-106 Brief Adolf Hitlers an Mussolini vom 26. August 1939 17 Uhr Adab BD 7 Nummer 307 26. August 1939 Ducei, Botschafter Attolico übergab meinem Außenminister soeben die Bedürfnisse, die Italien für die Dauer eines Krieges zusätzlich aus Deutschland beanspruchen würde. Diese Bedürfnisse wären in Kohle und Stahl vollkommen zu befriedigen, also 6 Millionen TS Kohle und 2 Millionen TS Stahl. Die Lieferung von 7 Millionen TS Mineralöl würde Deutschland unmöglich kein. Ich kann augenblicklich nicht feststellen, bis zu welcher Höhe wir hier eintreten können. 1 Million TS Holz wäre Deutschland in der Lage zu liefern. Die Lieferung von 150.000 TS Kupfer wäre unmöglich. Deutschland selbst hat in Voraussehung des Mangels an Kupfer sich schon auf den meisten Gebieten auf Leichtmetall bzw. sonstige Ersatzstoffe umgestellt. Auch die Lieferung von Nickel würde in dem geforderten Ausmaß nicht annähernd befriedigt werden können, da die deutsche Industrie sich selbst schon fast vollkommen auf nickelarme oder nickelfreie Stähle umgestellt hat. Unser eigener Bedarf ist deshalb auf diesem Gebiet vollkommen verschwindend. Grundsätzlich aber würde Deutschland wohl in der Lage sein, bei Überweisung italienischer Arbeiter die bereits auf greifbare Stoffe umgestellte deutsche Munitionserzeugung so zu steigern, dass dadurch ein großer Teil der italienischen Munitionsanforderungen gedeckt werden könnte. An Flakgeschützen würde das Reich in der Lage sein, sofort 30 Batterien zu 4 Geschützen abzustellen, nach Beendigung der polnischen Operationen weit hier 30 Batterien und im Verlaufe eines Jahres weitere 30 Batterien, alle mit deutscher Bedienung und deutschen Kommandogeräten. Kalisalz könnte ohne weiteres geliefert werden. In Bezug auf Sprengstoffe müssen genaue Angaben von mir erst eingeholt werden. Ich halte es aber für wichtig, Ducei, Ihnen gleich diese Mitteilungen zukommen zu lassen. Botschafter Attolico teilte aufgrund einer mündlichen Weisung mit, dass alle Stoffe vor Beginn der Feindseligkeiten in Italien sein müssten. Dies, Ducei, ist organisatorisch und verkehrstechnisch nicht zu lösen. Was sofort abrücken könnte, wären die 30 schweren Flakbatterien, sämtliche Transporte müssten in den Rahmen des Gesamtverkehrs eingefädelt werden. Da Botschafter Attolico diese Forderung der sofortigen Lieferung des gesamten Materials vor Kriegsausbruch als das Entscheidende hinstellte, sehe ich damit zu meinem Leidwesen die Erfüllung ihrer Wünsche, wie schon erwähnt, aus rein organisatorischen und technischen Gründen als nicht möglich an. Unter diesen Umständen, Ducei, begreife ich Ihre Lage und bitte Sie nur, die mir in Aussicht gestellte Bindung englisch-französischer Kräfte durch eine aktive Propaganda und geeignete militärische Demonstration herbeiführen zu wollen. Da weder Frankreich noch England im Westen irgendwelche entscheidende Erfolge erzielen können, im Osten aber nach Niederwerfung Polens Deutschland seine gesamten Kräfte durch das Abkommen mit Russland frei bekommt, und die Luftüberlegenheit eindeutig auf unserer Seite ist, scheue ich mich nicht, auf die Gefahr einer Verwicklung im Westen hin die Frage im Osten zu lösen. Adolf Hitler 219-106a Mussolinis Brief an Adolf Hitler vom 26. August 1939 um 18.30 Uhr aus Michael Freund, Geschichten des Zweiten Weltkrieges in Dokumenten BD 3 Nummer 81. Ich glaube, dass das Missverständnis, dem Attolico gegen seinen Willen zum Opfer gefallen ist, ohne Verzug meinen Anordnungen gemäß aufgeklärt werden wird. Um was ich Sie gebeten hatte, war außer den Flakbatterien im Verlauf von 12 Monaten zu liefern. Aber auch wenn dieses Missverständnis beseitigt ist, ergibt sich, dass es Ihnen materiell unmöglich ist, mir zu helfen, die großen Lücken zu schließen, welche die Kriege in Abessinien und Spanien in die italienische Rüstung gerissen haben. Deshalb werde ich mich Ihrem Rat entsprechend verhalten, wenigstens in der ersten Phase des Konflikts, um ein Maximum der französisch-britischen Kräfte zu binden, so wie es jetzt bereits der Fall ist, während ich gleichzeitig die militärischen Vorbereitungen bis an die Grenze des Möglichen beschleunigen werde. Ich überlasse es Ihnen, meinen Gemütszustand zu ermessen, da mich Kräfte, die stärker sind als mein Wille, daran hindern, im Augenblick meine Solidarität tatkräftig zu beweisen. Und es geschieht auch deshalb und keineswegs etwa aufgrund pazifistischer Überlegungen, die meinem Wesen fremd sind, sondern aufgrund der Interessen unserer beiden Völker und unserer beider politischen Systeme, dass ich mir erlaubte, nochmals auf der Zweckmäßigkeit einer politischen Lösung zu bestehen, die ich noch für möglich halte und die Deutschland völlige moralische und materielle Genugtuung gewähren kann. 107 Brief Adolf Hitlers an den französischen Ministerpräsidenten Daladier vom 27.08.1939 aus DWB 2 Nummer 461 Berlin, den 27. August 1939 Sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Ich verstehe die Bedenken, die Sie aussprechen. Auch ich habe niemals die hohe Verpflichtung übersehen, die denen auferlegt ist, die über das Schicksal der Völker gestellt sind. Als alter Frontsoldat kenne ich wie Sie die Schrecken des Krieges. Aus dieser Gesinnung und Erkenntnis heraus habe ich mich auch ehrlich bemüht, alle Konfliktstoffe zwischen unseren beiden Völkern zu beseitigen. Ich habe dem französischen Volk eins ganz offen versichert, dass die Rückkehr des Saargebietes die Voraussetzung dazu sein würde. Ich habe nach dieser Rückkehr sofort feierlich meinen Verzicht bekräftigt auf irgendwelche weiteren Ansprüche, die Frankreich berühren können. Das deutsche Volk hat diese meine Haltung gebilligt. Wie Sie sich selbst bei Ihrem letzten Hiersein überzeugen konnten, empfand und empfindet es gegen den einstigen tapferen Gegner im Bewusstsein seiner eigenen Haltung keinerlei 220 Groll oder gar Hass. Im Gegenteil. Die Befriedigung unserer Westgrenze führte zu einer steigenden Sympathie, jedenfalls von Seiten des deutschen Volkes. Einer Sympathie, die sich bei vielen Anlässen geradezu demonstrativ zeigte. Der Bau der großen Westbefestigung, der zahlreiche Milliarden verschlang und verschlingt, stellt für Deutschland zugleich ein Dokument der Akzeptierung und Festlegung der endgültigen Reichsgrenze dar. Das deutsche Volk hat damit auf zwei Provinzen Verzicht geleistet, die einst zum alten Deutschen Reich gehörten, später durch viel Blut erobert und endlich mit noch viel mehr Blut verteidigt wurden. Dieser Verzicht stellt, wie Sie mir, Exzellenz, zugeben müssen, keine taktische, nach außen gezeigte Haltung dar, sondern einen Entschluss, der in allen unseren Maßnahmen seine konsequente Erhärtung erfuhr. Sie werden mir, Herr Ministerpräsident, nicht einen Fall nennen können, in dem auch nur durch eine Zeile oder eine Rede gegen diese endgültige Fixierung der deutschen Reichsgrenze nach dem Westen hin verstoßen worden wäre. Ich glaubte, durch diesen Verzicht und durch diese Haltung jeden denkbaren Konfliktstoff zwischen unseren beiden Völkern ausgeschaltet zu haben, der zu einer Wiederholung der Tragik von 1914-1918 würde führen können. Diese freiwillige Begrenzung der deutschen Lebensansprüche im Westen kann aber nicht aufgefasst werden als eine auch auf allen anderen Gebieten geltende Akzeptierung des Versailles-Diktats. Ich habe nun wirklich Jahr für Jahr versucht, die Revision wenigstens der unmöglichsten und untragbarsten Bestimmungen dieses Diktats auf dem Verhandlungswege zu erreichen. Es war dies unmöglich. Dass die Revision kommen musste, war zahlreichen einsichtsvollen Männern aus allen Völkern bewusst und klar. Was immer man nun gegen meine Methode anführen kann, was immer man an ihr aussetzen zu müssen glaubt, so darf doch nicht übersehen oder bestritten werden, dass es durch sie möglich wurde, ohne neues Blutvergießen in vielen Fällen nicht nur eine für Deutschland befriedigende Lösung zu finden, sondern dass durch die Art des Verfahrens die Staatsmänner anderer Völker von der für sie oft unmöglichen Verpflichtung enthoben wurden, diese Revision vor ihren eigenen Völkern verantworten zu müssen, denn immerhin eines werden eure Exzellenz mir zugeben müssen, die Revision musste kommen. Das Versailles-Diktat war untragbar. Kein Franzose von Ehre, auch Sie nicht, Herr Daladier, hätte in einer ähnlichen Lage anders gehandelt als ich. Ich habe nun in diesem Sinne auch versucht, die allerhand vernünftigste Maßnahme des Versailles-Diktats aus der Welt zu schaffen. Ich habe der polnischen Regierung ein Angebot gemacht, über das das deutsche Volk erschrocken ist. Kein anderer als ich konnte es überhaupt wagen, mit einem solchen Angebot vor die Öffentlichkeit zu treten. Es konnte daher auch nur einmalig sein. Ich bin nun zutiefst überzeugt, dass, wenn besonders von England aus damals, statt in der Presse gegen Deutschland eine wilde Campaign loszulassen, Gerüchte von einer deutschen Mobilmachung zu lancieren, Polen irgendwie zugeredet worden wäre, vernünftig zu sein, Europa heute und auf 25 Jahre den Zustand des tiefsten Friedens genießen könnte. So aber wurde erst durch die Lüge von der deutschen Aggression die polnische öffentliche Meinung aufgeregt, der polnischen Regierung die eigenen notwendigen klaren Entschlüsse erschwert und vor allem durch die dann folgende Abgabe des Garantieversprechens der Blick für die Grenze realer Möglichkeiten getrübt. Die polnische Regierung lehnte die Vorschläge ab. Die polnische öffentliche 221 Meinung begann in der sicheren Überzeugung, dass ja nun England und Frankreich für Polen kämpfen würden, Forderungen zu erheben, die man vielleicht als lädierliche Verrücktheit bezeichnen könnte, wenn sie nicht so unendlich gefährlich wären. Damals setzte ein unerträglicher Terror, eine physische und wirtschaftliche Drangsalierung der immerhin über 1,2 Millionen zählenden Deutschen in den vom Reich abgetretenen Gebieten ein. Ich will hier nicht über die vorgekommenen Scheußlichkeiten sprechen. Allein auch Danzig wurde mit fortgesetzten Übergriffen polnischer Behörden steigend zum Bewusstsein gebracht, dass es scheinbar rettungslos der Willkür einer dem nationalen Charakter der Stadt und der Bevölkerung fremden Gewalt ausgeliefert ist. Darf ich mir nun die Frage erlauben, Herr Daladier, wie würden Sie als Franzose handeln, wenn durch irgendeinen unglücklichen Ausgang eines tapferen Kampfes eine Ihrer Provinzen durch einen von einer fremden Macht besetzten Korridor abgetrennt würde, eine große Stadt, sagen wir Marseille, verhindert würde, sich zu Frankreich zu bekennen und die in diesem Gebiet lebenden Franzosen nun verfolgt, geschlagen, misshandelt, ja bestialisch ermordet würden? Sie sind Franzose, Herr Daladier, und ich weiß daher, wie Sie handeln würden. Ich bin Deutscher. Herr Daladier, zweifeln Sie nicht an meinem Ehrgefühl und an meinem Pflichtbewusstsein, genauso zu handeln. Wenn Sie nun dieses Unglück hätten, das wir besitzen, würden Sie dann, Herr Daladier, verstehen, wenn Deutschland ohne jede Veranlassung dafür eintreten wollte, dass der Korridor durch Frankreich bleibt, dass die geraubten Gebiete nicht zurückkehren dürfen, dass die Rückkehr Marseilles nach Frankreich verboten wird. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, Herr Daladier, dass Deutschland aus diesem Grunde gegen Sie kämpfen würde, denn ich und alle Welt haben auf Elsass-Lothringen verzichtet, um ein weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Umso weniger würden wir Blut vergießen, um ein Unrecht aufrechtzuerhalten, das für Sie untragbar sein müsste, wie es für uns bedeutungslos wäre. Alles, was Sie in Ihrem Brief, Herr Daladier, schreiben, empfinde ich genauso wie Sie. Vielleicht können gerade wir uns als alte Frontsoldaten auf manchen Gebieten am leichtesten verstehen, allein ich bitte Sie, verstehen Sie auch dies, dass es für eine Nation von Ehre unmöglich ist, auf fast 2 Millionen Menschen zu verzichten und sie an seinen eigenen Grenzen gemisshandelt zu sehen. Ich habe daher eine klare Forderung aufgestellt, Danzig und der Korridor müssen an Deutschland zurück. Die mazedonischen Zustände an unserer Ostgrenze müssen beseitigt werden. Ich sehe keinen Weg, Polen, das sich ja nun im Schutze seiner Garantien unangreifbar fühlt, hier zu einer friedlichen Lösung bewegen zu können. Ich würde aber an einer ehrenvollen Zukunft meines Volkes verzweifeln, wenn wir unter solchen Umständen nicht entschlossen wären, die Frage so oder so zu lösen. Wenn das Schicksal nun dadurch unsere beiden Völker wieder zum Kampfe zwingt, dann würde doch in den Motiven ein Unterschied sein. Ich, Herr Daladier, kämpfe dann mit meinem Volk um die Wiedergutmachung eines uns zugefügten Unrechts, und die anderen um die Beibehaltung desselben. Dies ist umso tragischer, als viele der bedeutendsten Männer auch ihres eigenen Volkes den Unsinn der Lösung von 1919 ebenso erkannt haben, wie die Unmöglichkeit seiner dauernden Aufrechterhaltung. Ich bin mir im Klaren über die schweren Konsequenzen, die ein solcher Konflikt mit sich bringt. Ich glaube aber, die schwerste würde Polen zu tragen haben, denn ganz 222 gleich, wie auch ein Krieg um diese Frage ausginge, der polnische Staat von jetzt wäre so oder so verloren. Dass nun dafür unsere beiden Völker in einen neuen blutigen Vernichtungskrieg eintreten sollen, ist nicht für Sie, sondern auch für mich, Herr Daladier, sehr schmerzlich. Ich sehe aber, wie schon bemerkt, von uns aus keine Möglichkeit, auf Polen in einem vernünftigen Sinne einwirken zu können zur Korrektur einer Lage, die für das deutsche Volk und das deutsche Reich unerträglich ist. Adolf Hitler 108 Aktennotiz über die Unterredung von Premierminister Chamberlain und Lord Halifax mit Birger Dalerus am 27.08.1939 aus Michael Freund, Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Dokumenten BD. 3 Dag. Nummer 108 S 298 F. Lord Halifax und der Premier machten es Herrn Dalerus klar, dass es nicht praktikabel für die Regierung seiner Majestät wäre, mit Deutschland Erörterungen über eine Anzahl von verschiedenartigen das deutsch-englische Verhältnis berührenden Problemen zu beginnen, während zu derselben Zeit die Möglichkeit besteht, dass Deutschland jeden Tag Polen angreift und Großbritannien dadurch in Krieg mit Deutschland verwickelt wird. Lord Halifax legte es auch Herrn Dalerus ans Herz, dass es notwendig wäre, direkte Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen in die Wege zu leiten, und dass zu diesem Zwecke Vertrauen notwendig sei. Im Übrigen sei die Regierung seiner Majestät bestrebt, eine Regelung mit Deutschland herbeizuführen. Es wurde vereinbart, dass eine Anzahl summarischer Stichworte, aus denen sich einige dieser wesentlichen Gesichtspunkte ergaben, Herrn Dalerus ausgehändigt werden sollten, der am selben Abend nach Deutschland zurückkehren wollte. 1. Der Sinn dieses Verfahrens sei, dass Herr Dalerus als ein Vorläufer handeln könnte und dadurch den Weg für die britische Antwort bahnen würde, die durch Sir Neville Henderson Afi folgenden Tag geschickt werden solle. Der Ministerpräsident fragte Herrn Dalerus, ob er irgendeine Ahnung der Bedingungen habe, die Herr Hitler für eine Regelung der polnischen Frage fordern würde. Herr Dalerus antwortete negativ, antwortete aber, dass er glaube, dass Herr Hitler die Rückkehr Danzigs in das Reich wolle, aber dass er den Polen einen Freihafen geben würde. Er glaube auch, dass Hitler die Wiedervereinigung des Korridors mit Deutschland verlangen würde, dass aber ein neuer polnischer Korridor nach Gdynia gewährt werden würde. Der Ministerpräsident sagte Herrn Dalerus, dass er keine Aussicht auf eine Regelung sehen könne, wenn das die deutschen Bedingungen wären. Die Polen würden eher kämpfen, als den Korridor ausliefern. Er glaubte, dass das Maximum der polnischen Zugeständnisse sein würde, Danzig, vorbehaltlich der Beibehaltung der besonderen polnischen Rechte, und eine exterritoriale Straße für Deutschland über den Korridor hinweg mit internationalen Garantien. 223 Erster. Die Stichworte wurden dem Schweden später ausgehändigt und lauten wie folgt: Erster. Feierliche Versicherung des Wunsches, gute Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland aufrechtzuerhalten. Nicht ein einziges Mitglied der Regierung denkt anders. Zweiter. Großbritannien durch seine Ehre gebunden, seine Verpflichtungen gegen Polen zu erfüllen. Dritter. Daher müssen die deutsch-polnischen Gegensätze friedlich geregelt werden. Wenn dies getan werden kann, dann würden unmittelbar bessere Beziehungen überall folgen, die sonst ganz unmöglich sind. 109 Brief Adolf Hitlers an Mussolini vom 27. August 1939 9 Uhr Adab BD. 7 Nummer 341, Berlin, den 27. August 1939 0 Uhr und 10 Minuten für Herrn Botschafter von Mackensen persönlich. Der Herr Reichsminister bittet, folgendes Antwortschreiben des Führers an den Duce umgehend zu überreichen. Duce, ich habe die Mitteilung über Ihre endgültige Stellungnahme erhalten. Ich würdige die Gründe und Kräfte, die Sie diesen Entschluss fassen ließen. Unter Umständen kann er sich trotzdem zum Guten auswirken. Die Voraussetzung hierfür ist allerdings meines Erachtens, dass die Welt wenigstens bis zum Ausbruch des Kampfes keine Kenntnis von der beabsichtigten Haltung Italiens erhält. Ich bitte Sie daher herzlich, durch Ihre Presse oder durch andere Mittel meinen Kampf psychologisch zu unterstützen. Ebenso bitte ich Sie, Duce, wenn es Ihnen möglich ist, durch die Mannstraat IV militärische Maßnahmen wenigstens England und Frankreich zur Festlegung gewisser Kräfte zu zwingen, oder sie auf alle Fälle in Unsicherheit zu lassen. Das Wichtigste aber ist folgendes, Duce, Sollte es wie gesagt zum großen Kriege kommen, dann wird, ehe den beiden Westmächten irgendein Erfolg beschieden sein kann, der Fall im Osten entschieden sein. Ich werde dann noch in diesem Winter, spätestens im Frühjahr, mit Kräften, die Frankreich und England mindestens ebenbürtig sind, im Westen aufmarschieren. Die Blockade wird besonders unter den nunmehr im Osten eingetretenen neuen Umständen sowie dank meiner autarken Vorbereitungen wenig wirksam sein. Ihre Gefahr wird mit der Dauer des Krieges nicht zu, sondern abnehmen. Ich habe nun hier eine große Bitte an Sie, Duce. Sie und Ihr Volk könnten mir in diesem schweren Kampf am meisten dadurch helfen, dass Sie mich mit italienischen Arbeitskräften unterstützen, Arbeitskräfte für industrielle sowohl als landwirtschaftliche Zwecke. Sollten Sie sich später durch den Lauf der Ereignisse gezwungen oder in der Lage sehen, doch noch einzugreifen, dann wird ja auch für Sie die weiter verstärkte autarke Basis des Reiches von größter Wichtigkeit sein. Indem ich Ihnen diese Bitte besonders ans Herz lege, danke ich Ihnen für alle die Bemühungen, die Sie für unsere gemeinsame Sache auf sich genommen haben. Adolf Hitler. Schluss des Schreibens. Schmidt 224-110 Auszug aus dem Bericht des Botschafters von Mackensen vom 27.08. über seine Unterredung mit Mussolini um 9:10 Uhr, Adab BD 7 Nummer 349, Rom, den 27. August 1939 15:55 Uhr für Herrn Reichsminister des Auswärtigen. Habe, wie fernmündlich bereits gemeldet, Antwortschreiben Führers dem Duce in Gegenwart Chanels um 9:10 Uhr übergeben. Der Duce wird rasch antworten und bestätigen, dass er Wünsche Führers hundertprozentig erfüllen werde und in voller Solidarität neben ihm steht. Was gewünschte Bindung englisch-französischer Kräfte anlangt, so seien schon bisher durch die geführte italienische militärischen Maßnahmen geeignet, bei vorsichtiger Schätzung mindestens 300.000 Gegner auf der Linie Alpen-Korsika-Tunis zu binden. An Westgrenze Mutterlandes habe er, wie er sich in meiner Gegenwart telefonisch von Pariani bestätigen ließ, schon heute 13 Divisionen, die nächster Tage auf 17 gebracht würden, dazu kämen 25 Bataillone Alpini, Grenzschutzformationen und Grenzmiliz, insgesamt eine Truppenstärke, die es im Zusammenhang mit den ja, wie er betonte, von General Haider besichtigten Grenzbefestigungen mit absoluter Sicherheit ausschließe, dass der Feind italienischen Boden betrete, dass er darüber hinaus auch noch die Alpini-Division aus dem Trentino nach dem Westen verlege, werde abschreckende Wirkung Maßnahmen noch erhöhen. Die beiden von ihm aufgestellten Oberkommandos habe er den bewährten Führern Marschall Graziani und Tour anertraut. Auch in Libyen, wohin als Verstärkung Montag früh eine Division abtransportiert werde, der unmittelbar darauf eine weitere folgen solle, fühle er sich für eine erfolgreiche Defensive stark genug, zumal er in den drüben untergebrachten Siedlern einen Ersatz von 15.000 Mann bereit habe. Natürlich könne ein solcher Zustand des bewaffneten Abwartens nicht unbegrenzt aufrechterhalten werden, und er müsse damit rechnen, früher oder später der Zeitpunkt werde wohl hauptsächlich durch den Gang der Auseinandersetzung mit Polen bestimmt werden, von der Gegenseite zu einer Klarstellung seiner Haltung aufgefordert zu werden. Der Krieg werde zwei Phasen haben, die erste werde die Niederwerfung Polens sein, die zweite, die Auseinandersetzung mit den Westmächten. An der Niederwerfung der Polen zweifle er nicht einen Augenblick, obgleich Polen im Anfang sicherlich scharfen Widerstand leisten würden, bei ihrem Mangelnden Stehvermögen und bei ihrer minderwertigen Organisation würde Krieg vielleicht nicht in 3 Tagen, aber doch in kurzen Wochen beendet sein. Hinsichtlich der zweiten Phase lasse sich nichts vorhersagen. Im Übrigen würde er es für zweckmäßig halten und werde das auch in seinem Brief sagen, wenn wir Litauen dazu brächten, sich Polen gegenüber militärisch zu rühren und vielleicht auch die Russen bewegen könnten, einen Schritt weiter zu gehen. Auf die spanische Haltung werde er durch einen Brief an Franco Einfluss nehmen. Was Japan anlange, so seien die ihm gerade vorliegenden Meldungen, wonach Tokio die Unterhaltung über einen Dreierpakt als abgebrochen ansehe, für die 225 Aussichten eines russisch-japanischen Nichtangriffspakts, vielleicht nicht einmal UN-günstig. Japaner brauchten ja immer eine gewisse Zeit, um sich umzudenken. Duce kam alsdann in eindringlichen Worten noch einmal auf die schon gestern von ihm vertretene Ansicht zurück, dass er auch noch an die Möglichkeit glaube, alle unsere Ziele ohne bewaffneten Konflikt zu erreichen. Er habe sich daher entschlossen, in seinem beabsichtigten Brief an den Führer auch darauf die Sprache zu bringen. Es sei doch nun wohl einmal so, dass für ihn sowohl wie für uns ein Hinausschieben der an sich auch nach seiner Ansicht und vermeintlichen kriegerischen Auseinandersetzung mit den Westmächten um 3 oder 4 Jahre Aussichten ganz anders gestalte. Generalfeldmarschall Göring habe ihm seinerzeit für uns von 4 Jahren gesprochen. Und auch noch in Unterhaltungen Pariani-Keitel sei von letzterem eine Spanne von einigen Jahren als notwendig bezeichnet worden, um uns auf den Höchststand der militärischen Leistungsfähigkeit zu bringen. Ein Hinausschieben um ein paar Monate sei aber auch schon ein Gewinn. Ich darf davon absehen, die bekannten Argumente des Duce, die er mir auch heute wieder entwickelte, im Einzelnen zu wiederholen. Er legte bei ihrer Aufzählung heute Schwergewicht auf den ungenügenden Zustand beider Flotten und auf die erst in ein paar Jahren gegebene Möglichkeit aktiver Beteiligung Spaniens an unserer Seite. Dass auch in England erhebliche Kräfte am Werke seien, in irgendeiner Form noch zu einer Lösung ohne Krieg zu kommen, stehe für ihn außer Zweifel. Der Duce dachte dabei offenbar an die unablässigen Bemühungen des hiesigen englischen Gesandten, ihn für einen ausgleichenden Schritt zu gewinnen, von denen Mir Chanel bereits auf der gestrigen Unterredung in dem Palazzo Chigi gesprochen hatte. Der zurzeit bettlägerige Botschafter sei im Laufe der letzten 24 Stunden rund ein Dutzend Mal brieflich an ihn herangetreten, Ducei schloss etwa dreiviertelstündige Unterhaltung mit der Bemerkung, er werde das, was er im Zusammenhang mit dem Brief des Führers zu sagen habe, mit der von dem Ernst der Stunde gebotenen Offenheit in seinem Antwortschreiben zum Ausdruck bringen, bestätigte aber noch einmal, dass er bemüht sei, die Wünsche des Führers Centerl per Centerl zu erfüllen. Bemerken möchte ich noch, dass Mir Graf Chanel auf Befragen versicherte, dass der Kreis derer, die über die dem Führer mitgeteilte Stellungnahme des Ducei zur Frage der künftigen Haltung Italiens eingeweiht seien, sich auf einen allerengsten Kreis beschränkt, der nach Chanels Kenntnis nicht einmal die Generalstabschefs der Wehrmacht Teile einbegreift. Mackensan 111 Brief Mussolinis an Adolf Hitler vom 27. August 1939 Michael Freund, Weltgeschichte in Dokumenten BD. 3 Nummer 84 Führer, ich antworte auf Ihren Brief, der mir vom Botschafter ausgehändigt wurde. Die Welt weiß nicht und wird nicht erfahren, wie sich Italien vor dem Ausbruch des Kampfes verhalten wird. Stattdessen wird sie zur Kenntnis nehmen, dass Italien seine Kräfte an den Grenzen der großen Demokratien konzentriert hat. An der französischen Grenze habe ich in der Tat 17 Divisionen und 27 Alpini-Bataillone zusammengezogen. Im Aufbruch nach Libyen, dem schwachen Punkt unserer 226 strategischen Planung, befinden sich zwei neue Divisionen, welche die Zahl der dort stationierten Heimattruppen auf 6 Divisionen erhöhen, zu denen noch 4 arabisch-libysche Divisionen kommen. Diese Maßnahmen sind mehr als reine Demonstrationen. Sie lassen die Franzosen und Engländer in Ungewissheit und zwingen ihnen eine zumindest gleich starke Kraftentfaltung auf. Ich sehe, dass sie überzeugt sind, dass mein unmittelbares Eingreifen in der ersten Phase des Konflikts schwere Rückschläge für die Entwicklung des Krieges auch im Hinblick auf sie haben könnte, besonders wie sie richtig bemerken, wenn sie an der Westfront keine Initiative ergreifen werden, wodurch die Masse der französisch-englischen Kräfte auf Italien gelenkt und die beschränkten italienischen Kräfte erschöpft würden. Alles, was vom psychologischen Gesichtspunkt getan werden kann, um die italienisch-deutsche Solidarität zu unterstreichen, wird durch Presse, Rundfunk, Kino und sonstige Propagandamittel intensiviert werden. Soweit es sich mit meinen gegenwärtigen und den vorauszusehenden Mobilisationsmaßnahmen verträgt, bin ich bereit, Ihnen die größtmögliche Zahl von Arbeitern für Ihre Industrie und Landwirtschaft zu schicken. Werden. Es ist mein Wunsch, den engsten Kontakt mit Ihnen, Führer, zu halten, um das Vorgehen unserer beiden Länder zu koordinieren und uns in jedem Fall den Notwendigkeiten anzupassen, die sich aus der Entwicklung der Ereignisse ergeben. Mussolini 112 Bericht des britischen Geschäftsträgers Sir Ogilvy Forbes vom 28.08.1939, 6:20 über seine Unterredung mit dem Schweden Dalerus am 28.08. um 2 Uhr morgens Michael Freund, Weltgeschichte in Dokumenten BD. 3 Nummer 111 Ich stellte Kontakt mit Dalerus um 2 Uhr morgens her, nachdem er eine Besprechung mit Feldmarschall Göring gehabt hatte. Feldmarschall Göring sprach darauf mit Herrn Hitler und telefonierte danach mit Dalerus. Folgendes sind die Kommentare über die drei Punkte, die sie für Dalerus aufgezeichnet hatten. 1. Großbritannien wünscht feierlich eine Regelung und Freundschaft mit Deutschland. Der Kommentar Herrn Hitlers bedeutet das einen Vertrag oder ein Bündnis. 2. Großbritannien muss seine Verpflichtung gegenüber Polen einhalten. Herr Hitler akzeptiert dies. 3. Großbritannien sieht es als wesentlich an, dass direkte Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen stattfinden und dass jegliches Übereinkommen durch die Großmächte Europas garantiert werden würde. Herrn Hitlers Kommentar, Großbritannien muss Polen überzeugen, dass es mit Deutschland sofort verhandelt, und es ist äußerst wünschenswert, dass in der von Sir 227 Neville Henderson zu überbringenden Antwort diese Verpflichtung zur Überredung enthalten ist. Dalerus setzte Feldmarschall Göring die Notwendigkeit einer Garantie der polnischen Unabhängigkeit durch die Großmächte auseinander, und Dalerus hat den Eindruck, dass Herr Hitler dem zustimmt. Aufgrund seiner Unterredung mit Feldmarschall Göring heute Nacht ist Dalerus endgültig überzeugt, dass das Verfahren, wie es gegenüber der Tschechoslowakei im Vorjahr angewandt wurde, im Falle Polen nicht wiederholt werden würde. Das obige betrifft Ihre drei Punkte. 4. Kolonien. Herr Hitler ist ungeduldig und hat den Argwohn, dass der Aufschub einer Entscheidung hinsichtlich der Kolonien bedeutet, dass Großbritannien nicht aufrichtig in seinen Absichten ist. Herr Dalerus hat die Unmöglichkeit auseinandergesetzt, im gegenwärtigen Stadium der Dinge zu einer Regelung zu gelangen, und erklärt, dass sowohl Herr Hitler als auch Feldmarschall Göring die Schwierigkeit einsehen. Die Sache wäre nach Auffassung von Dalerus geregelt, wenn in der Antwort erwähnt werden könnte, dass Großbritannien bereit sei, die koloniale Frage zu diskutieren, sobald einmal die polnische Frage geregelt sei und die Bedingungen wieder normal geworden wären. 5. Feldmarschall Göring bittet nach Rücksprache mit Herrn Hitler, dass die britische Antwort weder veröffentlicht noch im Parlament mitgeteilt würde, bis Hitler Zeit gehabt habe, sie zu kommentieren und möglicherweise Modifizierungen vorzuschlagen. 6. Dalerus erklärt, dass die Atmosphäre für Verhandlungen günstig wäre und dass Hitler überzeugt sei, dass Großbritannien eine endgültige Regelung mit Deutschland anstrebt. Er unterstreicht die äußerste Notwendigkeit, Verhandlungen mit den Polen zuwege zu bringen. In der Tat glaubt Dalierus nach weiterer Überlegung, dass es von unendlichem Wert wäre, wenn die Antwort eine Feststellung enthielte, dass Großbritannien es Polen bereits nahegelegt habe, direkte Verhandlungen mit Deutschland aufzunehmen. Feldmarschall Göring hat Nachdruck auf das Angebot von Herrn Hitler gelegt, sich für den Weiterbestand des Britischen Reiches zu verbürgen. Wenn auch die heikle Natur dieser Sache anerkannt werden kann, so ist Dalierus doch der Meinung, dass eine freundliche Anspielung darauf in der britischen Antwort wünschenswert wäre.